Etwa um diese Zeit starb Case Agent Jody Petracci, die den Fall zuerst bearbeitet hatte, an Krebs. Der ganze Fall war ihre Idee gewesen. Wir folgten nur der Spur, die sie gelegt hatte. Wir brachten die Zigaretten weg und ermutigten May Lynn, mehr über die Waffen zu reden, die für uns im Mittelpunkt des Falles standen. Aber auch der Schmuggel war keine Kleinigkeit. Ich erfuhr, dass in China eine Fabrik Polohemden für eine amerikanische Firma herstellte und nebenan eine andere Fabrik eben diese Hemden fälschte. Lieferanten brachten die Rohstoffe, das Tuch, den Faden und so weiter, in die eine Fabrik und noch mehr Material in die andere. In China werden oft Markenartikel gefälscht, und Mei Lin erklärte uns, sie könne uns Fälschungen aller erdenklichen Produkte besorgen. Selbst aufmerksame Leute könnten sie nicht vom Original unterscheiden. Ein Witz behauptete sogar, wenn du lange genug vor einer dieser Fälscherwerkstätten stehst, machen die Chinesen 5 Kopien von dir. Mei Lin suchte auch Kontakte an der Westküste, um Zigaretten zu importieren. Wir stellten ihr einen verdeckten Ermittler des FBI vor, der im Hafen von Long Beach arbeitete. Unsere Operation hieß Royal Charm, königlicher Charme. Den Fall in Los Angeles nannten wir Smoking Dragon, rauchender Drache. Für das FBI waren das recht passende Namen. Jetzt brachten wir Zigaretten an beide Küsten. Doch was wir wirklich haben wollten, waren die Waffen. Vielleicht dachten die Fälscher, wir verdienen eine Menge Geld mit falschen Zigaretten. Warum sollten wir die Geschäfte mit Waffen komplizieren? Wir wollten immer noch den Waffenhändler treffen. Er sollte in die Vereinigten Staaten kommen, um mit uns zu reden. Keine Chance. Er fürchtete sich vor der Reise in die USA, also baten wir um ein Gespräch mit Mei Lin und Chris. »Wir haben genug von Zigaretten«, sagten wir. »Wenn ihr uns nicht mit den Waffen helft, schmuggeln wir die Zigaretten nicht mehr für euch rein.« Das kapierten sie. Nun endlich stellte Chris uns einen seiner Kumpels vor, der uns nützlich sein konnte. Nennen wir diesen Typen Ken. Nachdem wir für ihn einige Zigarettencontainer geschmuggelt hatten, schnitten wir das Thema Waffen an. »Was kannst du für uns tun?«, fragten wir. Mei Lins Mann sagt, du kannst Waffen besorgen. »Ich kann Waffen besorgen«, antwortete Ken, »und ich kann Viagra fälschen, ich kann alles. Ich kann euch auch den Waffenhändler vorstellen, damit ihr in das Geschäft einsteigen könnt. Aber ihr müsst nach Thailand fliegen. Er kann nicht in die Staaten kommen.« »Kein Problem«, sagte Lou. Treffpunkt sollte der Urlaubsort Phuket sein, den der Tsunami an Weihnachten 2004 so schwer getroffen hatte. Lou, der die Ermittlungen leitete, sagte zu mir, »Jack, pack deinen Koffer. Wir fliegen nach Thailand, um einen Waffenhändler zu treffen.« Ich machte große Augen. »Wir?« fragte ich. »Hast du eine Meise?« »Ich fliege nicht nach Thailand. 20 Stunden im Flugzeug? Niemals.« »Warum denn nicht?« wollte Lou wissen. Meine heftige Reaktion überraschte ihn. »So lange halte ich es nicht im Flugzeug aus«, rief ich. »Schau mich an. Wo soll ich zur Toilette gehen? Du brauchst einen Schneidbrenner, um mich aus einem Flugzeug-WC rauszuholen.« »Du musst mitkommen«, bat er. »Ich fliege nicht«, erwiderte ich unbeugsam. So ging das eine Weile hin und her. Dann hatte ich Lou davon überzeugt, dass ich ihn nicht begleiten würde. Aber er musste jemanden zu seinem Schutz mitnehmen, darin waren wir uns einig. Wir entschieden uns für Melissa Shields, die ebenfalls undercover auftreten sollte. Wir hielten es für eine gute Idee, eine Frau zu wählen. Man könnte Thailand als Sexhauptstadt der Welt bezeichnen. Wenn ein verdeckter Ermittler oder gar zwei dort ohne weibliche Begleitung auftauchten, würden die Zielpersonen ihnen fast mit Sicherheit 2 oder womöglich 6 Mädchen ins Zimmer schicken und versuchen, sie mit einer Prostituierten zu filmen. Das wäre eine Katastrophe. Um dem vorzubeugen, sollten Lou und Melissa als Liebespaar einen romantischen Urlaub an der thailändischen Küste verbringen. Sie flogen hin und leisteten großartige Arbeit. Lou traf Ken und seinen Verbindungsmann, den wir Johnny nennen wollen, während Melissa Sehenswürdigkeiten besichtigte. Sie kamen ganz aufgeregt zurück. Wir würden nicht nur Waffen bekommen, sondern auch Crystal Meth, eine Droge, die damals immer beliebter wurde. Wir erklärten, die Drogen seien interessant, aber nicht das, was wir wirklich wollten. Drogen sind ein Problem, denn wir dürfen sie natürlich nicht auf die Straße lassen. Ja, Drogen waren für uns interessant, aber viel wichtiger war uns, einen kriminellen Waffenhändler mit einem korrupten asiatischen Hintermann festzunehmen. Dann nahm der Fall eine noch überraschendere Wendung. Als wir Ken fragten, welche anderen gefälschten Waren er uns besorgen könne, erkundigten wir uns beiläufig auch nach Falschgeld. »Klar können wir Falschgeld liefern«, sagte er und deutete an, die Blüten kämen aus Nordkorea. »Falschgeld aus Nordkorea?« Jetzt hatte der Ganove unsere volle Aufmerksamkeit. Nach der Rückkehr von Lou und Melissa verabredeten wir uns in Atlantic City und Ken gab uns eine 100-Dollar-Banknote. »Nun, ich habe während meiner Jahrzehnte beim FBI eine Menge Blüten gesehen, aber nichts, was derart echt aussah.« »Mann, die ist doch echt«, rief ich. »Nein, nein, sie ist falsch«, versicherte uns Ken. »Sie ist sehr gut.« Ich war begeistert. »Was wollt ihr für diese Blüten haben?« Nach einigem Falschen einigten wir uns auf 30 Cent für einen Dollar. Die einzige Frage war, wie groß die erste Lieferung sein sollte. Bevor wir uns entschlossen, das Falschgeld zu kaufen, wollten wir die Probe ins Büro bringen und Experten zeigen. Anschließend schickten wir dem Geheimdienst einige Scheine und trafen damit voll ins Schwarze. Es handelte sich offenbar um die berüchtigten Superbanknoten, die in Nordkorea mit dem gleichen Papier und den gleichen Farbstoffen gedruckt wurden, wie unser Finanzministerium sie verwendete. In den Augen des Geheimdienstes waren sie so gut wie echtes Geld. Wir machten unsere eigenen Tests, um den Befund des Geheimdienstes zu überprüfen. Wir gaben die Banknoten einigen Angestellten in Casinos und Banken in Atlantic City, die unserer Meinung nach am besten geschult waren, wenn es darum ging, Falschgeld zu entdecken. Diese Blüten erkannten sie nicht. Falschgeld ist eine größere Gefahr für die nationale Sicherheit als fast jede andere Schmuggelware. Wenn Nordkorea die Vereinigten Staaten mit diesen falschen Banknoten überschwemmte, würde möglicherweise die ganze Volkswirtschaft zusammenbrechen. So gut waren diese Scheine. Also erteilten wir einen Auftrag und zahlten 30.000 Dollar, um Superbanknoten im Wert von 100.000 Dollar zu bekommen. Die Operation Royal Charm finanzierte sich selbst. Jedes Mal, wenn wir für Mei Lin und ihren Mann eine Ladung gefälschter Zigaretten einschmuggelten, verlangten wir 50.000 Dollar von ihnen, um sicherzustellen, dass der Zoll die Container nicht untersuchte. Die 30.000 für die Superbanknoten stammten also nicht vom Steuerzahler, sondern von dem Geld, das wir verdienten, indem wir Mei Lin halfen, die Zigaretten ins Land zu bringen. Das Geld befand sich in einem der Container, in denen sie die Zigaretten transportierten. Die Scheine waren fortlaufend nummeriert. Wir konnten gar nicht glauben, wie gut sie waren. Ken informierte uns darüber, dass Johnny, der asiatische Waffenhändler, den Lou in Thailand getroffen hatte, in die Vereinigten Staaten kommen und uns treffen wolle. Er habe ein paar Fragen und es gebe einige Schwierigkeiten, weil wir jetzt Falschgeld in größeren Mengen kauften. Ich war entzückt. Wenn Johnny noch Zweifel an einer Zusammenarbeit mit uns hatte, würde er sich beruhigen, sobald er mich sah, weil ich einfach nicht wie ein FBI-Agent aussehe. Johnny kam und wir gingen mit ihm in ein hübsches Hotel-Casino in Atlantic City. Asiatische Gangster spielen gerne. Wir mussten sie fast aus den Casinos zerren, um unsere Besprechungen abzuhalten. Endlich setzten wir uns. Johnnys Englisch war nicht perfekt, aber er sprach auf jeden Fall besser Englisch, als wir Chinesisch sprachen. »Wir sind an den Superbanknoten interessiert«, sagten wir zu ihm. »Aber wir wollen die einzigen Verteiler sein. Wir wollen nicht, dass Typen an der Ostküste oder an der Westküste und überall sonst bei der Sache mitmachen. Wir wollen das Exklusivrecht haben. Kein Problem, sagte er. Das lässt sich arrangieren. Wir verhandelten eine Weile und bestellten 1 Million Dollar in falschen Hundertern. Johnny erklärte, er sei bereit, etwas mehr zu liefern. Als der Container kam, lagen nicht nur 1 Million Dollar in Superbanknoten bei, sondern fast 3 Millionen. Wir waren bereit, die 300.000 Dollar zu zahlen, denn jetzt hatten wir die Chance, den Zustrom der Blüten ins Land zu unterbinden. Doch zuerst wandten wir uns wieder den Waffen zu. »Ja, wir können Waffen besorgen«, versprach Johnny. »Wir wollen Boden-Luft-Raketen«, sagten wir. »Das lässt sich machen«, sagte Johnny. »Wir können alles machen, was ihr wollt.« Er deutete an, die Waffen kämen aus China oder Nordkorea. Als er merkte, dass wir gute Kunden und an fast allem interessiert waren, fragte er, »Wie wär's mit Heroin, Ecstasy, Kokain und Crystal Meth? Was immer ihr wollt, ich kann es liefern.« Uns wurde klar, dass es ein Netzwerk für chinesisches Heroin geben musste, das wir nach Abschluss des Falles zerstören konnten. Falsche Zigaretten waren schlimm genug, aber verbotene Drogen durften wir nicht auf die Straße lassen. Wenn wir Heroin in die Vereinigten Staaten einführten, mussten wir die Ermittlungen hier und jetzt beenden. Aber das wollten wir erst tun, wenn wir die Quelle der Superbanknoten und der Waffen aufgespürt hatten. »Wir können die Drogen nach Italien bringen«, sagte Johnny, »und von dort nach ganz Europa.« »Wie macht ihr das?«, fragte ich vorsichtig. »Wir haben viele Freunde in ausländischen Botschaften, die uns ihr Diplomatengepäck zur Verfügung stellen«, sagte er, als wolle er Stahl, Kupferrohre oder Flachbildfernseher importieren. Es war unglaublich. »Woher weiß ich, welche Waffen ihr habt?«, fragte ich. »Habt ihr einen Katalog?« »Klar, wir schicken euch einen.« Wir beendeten das Meeting und versprachen, uns wieder zu melden, sobald wir uns überlegt hatten, was wir kaufen wollten. Wir hielten es für unmöglich, dass wir je einen Katalog sehen würden. Aber ein paar Wochen später erhielten wir tatsächlich per E-Mail ein Buch mit allen Waffen, die Mailins-Leute besorgen konnten. Im Katalog wurden Boden-Luft-Raketen, Hubschrauber, Panzerfäuste, AK-47 Schnellfeuergewehre und M-60 Maschinengewehre angeboten. Wir beschlossen, die Superbanknoten zu kaufen, um an die Waffen heranzukommen. Also bestellten wir einige Waffen, aber die Lieferung verzögerte sich Tag um Tag. Sie behaupteten, die Sicherheitsvorkehrungen seien nach einem Terroranschlag in London weltweit verstärkt worden und es sei zu befürchten, dass die Waffen nicht durchkämen. Nach einiger Zeit waren wir davon überzeugt, dass wir sie nie bekommen würden. Außerdem hatte Johnny als Zeichen des guten Willens Supernoten im Wert von über 3 Millionen Dollar und etwas Meth geschickt. Alles auf Kredit. Aber jetzt drängte er uns zu zahlen. Deshalb beschloss der Case Agent, den Fall zu beenden. Aber wie konnten wir alle Ganoven gleichzeitig und am gleichen Ort erwischen? Melissa schlug vor, alle Verdächtigen in den Staaten und in Asien, die wir verhaften wollten, zu einer Hochzeit einzuladen. Sie alle kannten Lou und Melissa, die verdeckten Ermittler, als Liebespärchen. Die Heirat war einfach der nächste Schritt. Also druckten wir wunderschöne Hochzeitseinladungen mit der Ankündigung, dass Lou Calvarese seine Melissa heiraten werde. Ich war der Trauzeuge. Wir luden alle diese Typen nach Atlantic City ein. Die Zigarettenschmuggler, Rauschgifthändler, Geldfälscher und sogar die Leute, die am Waffenhandel beteiligt waren, auch wenn er leider nie zustande kam. Es sollte keine bescheidene kleine Feier werden. Wir hatten das ganze Wochenende verplant und in Morton's Steakhouse in Atlantic City geprobt. Sogar Zettmann war beim großen Finale dabei. Es war wirklich eine schöne Party. Wir saßen alle in schicker Kleidung im Saal, aßen Steaks und tranken den besten Wein und bezahlten das Ganze mit unseren Einnahmen aus dem Zigarettenschmuggel. Alle amüsierten sich königlich. Lou und Melissa waren das glückliche Paar, und ich als Trauzeuge brachte den Toast aus. Die Ganoven schenkten dem Paar zwei goldene Rolex, aber ich glaube heute noch, dass sie gefälscht waren. Mir gaben sie kubanische Zigarren. Nun, ich weiß alles über kubanische Zigarren, und diese waren garantiert nicht echt. Sie waren mittelprächtig, eindeutig keine Kubaner. Lou, Zettmann und ich pafften unsere eigenen Zigarren und betrachteten die schweren Jungs, die wir am nächsten Tag festnehmen würden. Sie hatten nicht die geringste Ahnung, dass dies ihre letzte Nacht in Freiheit war. Vielleicht Jahre oder gar Jahrzehnte lang. Ich genoss die fingierte Hochzeitsparty für Lou und Melissa. Keiner unserer Verdächtigen schöpfte Verdacht. Es waren Hollywood-Momente. Am nächsten Tag ließen wir die Gäste in Limousinen abholen, um sie zum Hochzeitsempfang an Bord einer Yacht im Hafen von Atlantic City zu bringen. Wir nannten das Schiff, das gar nicht existierte, Royal Charm, was natürlich die offizielle Bezeichnung des FBI für den ganzen Fall war. Die Limousinen brachten unsere Gäste jedoch nicht zum Hafen, sondern zum FBI-Büro, wo sie alle in ihren Smokings und Abendkleidern verhaftet wurden. Ich werde diesen Augenblick nie vergessen. Sie standen entsetzt da, hielten immer noch ihre Hochzeitsgeschenke in der Hand und fragten: »Aber was ist mit Lou und Melissa? Werden sie trotzdem heiraten?« Am nächsten Tag lauteten die Schlagzeilen der Zeitungen von Atlantic City: »Liebe, Ehre und Arrest«. Wir beschlagnahmten gefälschte Zigaretten im Wert von über 30 Millionen Dollar und Falschgeld im Wert von über 5 Millionen Dollar. Alles in allem hatte das FBI gute Arbeit geleistet. Der Fall entwickelt sich. Treffen mit Großvater Munster. Am 28. Februar 2003 wurde der ehemalige Gambino-Capo Greg De Palma aus dem Gefängnis entlassen. Zuerst war diese Nachricht für uns nicht mehr als eine Randnotiz. Später wurde aus Greg mein Hauptziel und mein Entree in die Welt des organisierten Verbrechens, aber das hätte damals keiner von uns vorhersagen können. Soweit wir wussten, war De Palma längst abgehalftert. Klar, einst hatte er Paul Castellano und dann John Gotti nahegestanden, den legendären Bossen des Gambino-Clans in den 1970er und 80er Jahren. Zudem gründete und leitete er damals das Westchester Premier Theatre, das dem Westbury Music Fair auf Long Island nachempfunden war und der Mafia zig Millionen Dollar einbrachte, weil sie es finanzierte, baute und betrieb. Auf dem berühmten Foto von Frank Sinatra, Carlo Gambino, Castellano und anderen Mafia-Größen steht De Palma vorne in der Mitte. Das Foto kam zustande, als Sinatra im Theater sang und zahlreiche führende Mitglieder der Cosa Nostra in New York waren, um familiäre Probleme im ganzen Land zu lösen. Anwesend waren unter anderem Jimmy das Wiesel Fratiano aus San Francisco, Mike Rizzitello aus Los Angeles, Tony Spilotro aus Las Vegas, Russell Bufalino aus Scranton und mehrere Partner von Angelo Bruno, dem Boss aus Philadelphia. Außerdem wollten sie Agnello, Neil Della Croce und Carmine Galante huldigen, die das Magazin Time 1977 als Favoriten im Kampf um die Nachfolge des Mafia-Oberhauptes Carlo Gambino bezeichnete. Im Westchester Premier Theatre waren die Betrügereien ebenso erfinderisch wie lukrativ. Die Abendkasse verkaufte beispielsweise ganze Sitzreihen gegen Barzahlung. Es waren Plätze, die in keinem bekannten Saalplan des Theaters eingezeichnet waren. Diese Einnahmen waren reiner Profit für die Mafia und tauchten in den Büchern des Theaters nie auf. Bevor das Theater bankrott ging, verdienten die New Yorker Mitglieder des organisierten Verbrechens daran über 9 Millionen Dollar. De Palma allein schöpfte Hunderttausende von Dollar ab. Bevor De Palma beim Theater mitmischte, führte er mehrere kriminelle Unternehmen. Er war Hehler, hatte ein Büro in der Canal Street und spezialisierte sich auf den Verkauf gestohlener Juwelen. Als Kredithai gab er verzweifelten Geschäftsleuten und heruntergekommenen Spielern Darlehen zu Wucherzinsen. Zudem besaß er eine stille Beteiligung an einer trendigen Diskothek namens Fudgy. Er brachte viele Stars in die Clubs, um ihnen Glanz und Publicity zu verschaffen. Gregs stille Beteiligung bedeutete in Wirklichkeit, dass er den wahren Eigentümer erpresste, wie es bei der Mafia Tradition war. Nach der Pleite des Theaters war der Nachtclub Scores in Manhattan De Palmas nächstes einträgliches Opfer. Er und sein Sohn Craig verdienten damit Millionen Dollar. Dann wanderten Greg De Palma, Craig De Palma und John Gotti Jr. wegen gemeinschaftlicher Erpressung in den Knast. Als De Palma das Gefängnis verließ, gab es wenig Grund zu der Annahme, dass er wieder beim organisierten Verbrechen mitmischen würde. Immerhin war er über 70 Jahre alt, sein Sohn Craig lag im Koma und musste rund um die Uhr betreut werden. Seine Bosse und Förderer im Clan waren längst tot, und zu allem Überfluss war da noch die Sache mit Nicky La Sorsa. La Sorsa war ein Mafioso, den Greg zunächst zur Aufnahme in den Gambino-Clan vorgeschlagen hatte, ehe er beschloss, ihn zu beseitigen. Darum hatte er nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis allen Grund, um sein Leben zu fürchten, denn einige Gambinos wollten den eigenmächtigen Mordversuch an La Sorsa rächen. Aber Greg De Palma hatte keine Lust, sich zur Ruhe zu setzen. Stattdessen hatte er die Lage sofort im Griff. Er besuchte Jerry Spogliari im Naked Truth und sagte: »Das war mein Club und ich will ihn zurückhaben. Wenn du Schutzgeld zahlst, dann zahlst du künftig an mich.« Greg verlangte von Spogliari einen Briefumschlag mit Bargeld. Das FBI erfuhr von Informanten, dass er versuchte, seine Machtbasis in der Bronx und im Westchester County, das im Norden an die Stadt grenzt, wiederherzustellen. Wir nahmen an, dass jemand ihn umbringen würde. La Sorsa, die Gambinos der neuen Generation, die den Club übernommen hatten, die Albaner oder jemand anders. Doch der zähe De Palma war plötzlich in seinem alten Revier allgegenwärtig, um seine Autorität wiederherzustellen. Andere Informanten berichteten, er strebe nach einem Bündnis mit Anthony Megale, dem neuen stellvertretenden Gambino-Boss, den man das Genie und Mac, kurz für Machiavelli, nannte. Wir erfuhren, dass Greg sich bemühte, seine Probleme mit der Führung der Gambinos beizulegen. Aber auf ihn wartete immer noch ein Auftragskiller. Wenn die Justizbehörden glaubhafte Hinweise auf eine Todesdrohung erhalten, müssen sie den Betroffenen warnen, selbst wenn er ein Krimineller ist. Also ging Ned Parisi zu De Palma. Das war nicht schwierig, weil De Palma unter Bewährung stand. Parisi brauchte also nur seinen Bewährungshelfer einzuschalten. »Wir haben erfahren, dass einige Gambino-Mitglieder sie ermorden wollen«, sagte Parisi. »Es geht um Nicky La Sorsa.« De Palma, inzwischen 71 und ein eiskalter Mafioso, schüttelte den Kopf. »Davon weiß ich nichts«, sagte er. »Danke für die Information. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.« Er empfahl Parisi, beim Hinausgehen nicht gegen die Tür zu stoßen. Wir hätten De Palma gerne sagen hören: »Es stimmt, ich habe ein großes Problem. Die Gambinos wollen mich umlegen. Wenn sie mich ins Zeugenschutzprogramm aufnehmen, kann ich ihnen eine Menge Informationen liefern.« Aber ich muss zugeben, dass ich großen Respekt vor Gregs Standhaftigkeit hatte. Er war ein harter Kerl, ein echter Mafioso. Wenn er Schwierigkeiten hatte, wollte er sie selbst lösen, ohne Hilfe von außen. Ich fand sein Verhalten vorbildlich, gemessen am Ehrenkodex der Mafia. Während seiner gesamten Laufbahn war Greg 20 oder 30 Mal verhaftet worden. Er stellte sich fast immer dem Gericht, verpfiff nie seine Komplizen und saß seine Strafe immer ab, ein wahrer Gangster. Er respektierte die Mafia, lebte für sie und drückte immer Geld an seine Bosse ab. In der Welt der Kriminellen war er ein echter Samurai. Bald wurde uns klar, dass De Palma wieder an die Macht kommen würde, so hartnäckig war er. Meine Case Agents und ich entschieden, dass ich De Palma treffen und mir selbst einen Eindruck von seiner Zukunft in der Mafia verschaffen sollte. An seiner Stelle hätte ich aller Welt zugerufen: Ich hab genug, ich bin 71 Jahre alt, ich möchte nie wieder ins Gefängnis gehen, sondern mich nur noch um meinen Sohn kümmern. Wenn Sie mir mit ein paar Dollar helfen wollen, großartig, aber meine kriminelle Zeit liegt hinter mir. Doch das war nicht De Palmas Art. Er wollte zurück ins Leben, und es schien, als würde es ihm bald gelingen. Jeder hätte Greg jederzeit ermorden können. Die Gambinos, die Albaner, La Sorsa und all jene, die ihn aus einem Grund hassten, den andere längst vergessen hatten. Aber es war klar, dass De Palma demnächst im Gambino-Clan wieder eine beachtliche Rolle spielen würde. Ich musste ihn treffen. Die Frage war nur, wann und wo. Am 4. März 2003, 6 Tage nach Greg De Palmas Entlassung aus dem Gefängnis, erhielten wir einen Tipp. Er wollte im Spaghetti-Western essen, zusammen mit einigen Gangstern aus verschiedenen Mafia-Clans, von denen ich einige kannte. Das Mahl sollte am späten Abend stattfinden, nachdem die anderen Gäste das Restaurant verlassen hatten. Wir beschlossen, dass ich an diesem Essen teilnehmen sollte. »Ich trage eine Wanze, oder?« fragte ich. Ned schüttelte den Kopf. »Warum nicht?« wollte ich wissen. De Palma hat zu Protokoll gegeben, dass er keine neuen Bekanntschaften schließen will. Er will nicht mehr in den Knast. »Aber ich habe immer eine Wanze bei mir«, beharrte ich. Ned war ebenso stur. »Nein. Aber ich könnte wichtige Beweise verpassen.« »Egal«, sagte Ned. »Auf keinen Fall.« Also trug ich keine Wanze. Ich werde den Augenblick nie vergessen, als ich das Restaurant betrat, um schnell etwas zu trinken. Am anderen Ende des ansonsten leeren Speisesaals sah ich 10 Mafiosi an einem Tisch essen und trinken. Am oberen Ende saß Greg De Palma. Ich hatte Fotos von ihm gesehen und erkannte ihn sofort. Aber ich war nicht auf seine neue, bizarre Frisur vorbereitet, mit der er aussah wie der Großvater aus der Comedy-Serie The Munsters. Er hatte das schüttere Haar von hinten nach vorne gekämmt. Ich dachte daran, was De Palma Gerüchten zufolge mit Leuten anstellte, die ihn seiner Meinung nach bestohlen hatten. Spogliari erzählte mir, De Palma habe einmal einen Schlagbohrer an den Kopf eines Typen gehalten, der ihm im Naked Truth angeblich etwas gestohlen hatte. Einen anderen habe er mit einer Viehpeitsche in den Unterleib geschlagen. Greg selbst erzählte mir, er habe auf das Auto eines armen Kerls geschossen, nur um ihn zu ärgern. Der Betroffene, der damals im Auto gesessen hatte, bestätigte mir diesen Vorfall. Gleich als ich Greg sah, dachte ich daran, dass er nach unseren glaubhaften Informationen jederzeit ermordet werden konnte, und dieses Restaurant war dafür ebenso geeignet wie jeder andere Ort. Obendrein wussten wir von unseren Informanten, dass er das FBI leidenschaftlich hasste, weil es ihn angeklagt und dann alles beschlagnahmt hatte, sein Haus, seine Autos, sein Geld, seine Kunstsammlung, alles. Sollte er je den Verdacht haben, ich sei FBI-Agent, würde er mich womöglich auf der Stelle umbringen, ohne Rücksicht auf die Regel der Mafia, keine Justizbeamten zu ermorden. Wer zum Teufel bin ich? Wie kann ich es wagen, mich mit ihm an den Tisch zu setzen, obwohl er kein Risiko mehr eingehen darf? Ich stand am Eingang und betrachtete die Szene. Zugegeben, ich war ganz schön aufgeregt, aber es machte auch Spaß. Ich liebte den Nervenkitzel, den diese gefährliche Situation auslöste. Dann trat ich zuversichtlich ein, weil ich wusste, dass ich jeder Situation gewachsen war. Und falls diese Kerle mich filzten, würden sie nichts finden. Vielleicht hatte Ned recht. Das alles stärkte mein Selbstvertrauen, als ich zum Tisch ging. Gregs laute Whisky-Stimme hallte durch das leere Lokal. Er erklärte lang und breit, wie er